Wenn eines meiner Geschwister Geburtstag hatte und ein Geschenk bekam, dann haben wir anderen auch immer etwas Kleines bekommen. Eine Süßigkeit, Kram aus dem 1-Euro-Shop, ein Stofftier. Damit wir nicht wütend auf das Kind wurden, das ein großes Geschenk bekam. Ich kann gut verstehen, warum meine Eltern das damals so geregelt haben. Sie wollten keine schlechte Stimmung an Geburtstagen. Aber eigentlich finde ich das Prinzip bescheuert. Kinder sollten lernen, dass es in Ordnung ist, wenn jemand aus guten Gründen mehr bekommt als sie. Vor allem, weil die Gerechtigkeit ja im Laufe des Jahres wiederhergestellt wird. Das bedingungslose Grundeinkommen ist in manchen Ausprägungen nichts als eine Süßigkeit, mit der man der Mittelschicht schmackhaft machen will, dass Arbeitslose etwas mehr Geld bekommen, gepaart mit der Vereinfachung von Verwaltung. Mir wäre es deutlich lieber, wenn wir in einer Gesellschaft leben könnten, in der man sich für die Geschenke der anderen freuen kann, ohne dafür eine Süßigkeit zu erwarten. Und das ist letztendlich das Konzept des Sozialstaats. Weil der Markt Ungerechtigkeit produziert, wird Gerechtigkeit durch Umverteilung hergestellt. Das bedingungslose Grundeinkommen hat mit Umverteilung nichts zu tun, wenn alle es bekommen. Denn die Ungerechtigkeit ist gerade nicht gleich verteilt.